Jane Eyre, Hörspiel in vier Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Bronte. Übersetzung aus dem Englischen: Gottfried Röckelein. Bearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Zweiter Teil. Mehrere Tage lang bekam ich Mr. Rochester nicht zu Gesicht. Eines Abends läutete er nach mir. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass meine Erscheinung meinem üblichen Quäkerstandard entsprach, straff und schlicht, geflochtenes Haar, ging ich nach unten. Miss Eyre, ziehen Sie Ihren Sessel doch ein wenig vor. Ich kann Sie nicht sehen, ohne meine bequeme Sitzposition zu verändern, wonach mir ganz und gar nicht der Sinn steht. Mr. Rochester saß in einem damastbezogenen Sessel. Er lächelte, schien sich ein bisschen verbindlich ergeben zu wollen. Dennoch blickte er noch immer ziemlich grimmig drein. Große, dunkle Augen hatte er. Und sehr schöne. Nicht ohne gewisse Abweichungen ins Unergründliche, die, wenn sie nicht Ausdruck von Sanftheit waren, einem doch zumindest eine Ahnung davon gaben. Sie taxieren mich, Miss Eyre. Halten Sie mich für gut aussehend? Nein, Sir. Oh, das ist ja wirklich einmalig. Da sitzen Sie da wie ein Nönnchen, so drollig, ernst und brav. Und dann knallen Sie einem brüsk eine solche Direktheit hin. Was bezwecken Sie damit? Sir, ich bitte um Verzeihung. Ich war einfach zu frei heraus. Ich hätte entgegnen sollen, dass es auf Schönheit letztlich nicht ankommt oder etwas in dieser Art. Dass es auf Schönheit nicht ankommt, dass ich nicht lache. Unter dem scheinheiligen Vorwand, mich besänftigen zu wollen, versetzen Sie mir den nächsten Dolchstoß. Los, weiter. Was haben Sie an mir auszusetzen? Gefällt Ihnen meine Stirn nicht? Nun, sehen Sie einen Dummkopf, Madam? Eher im Gegenteil, Sir. Würden Sie mich jetzt für unhöflich halten, wenn ich Sie fragte, ob Sie ein Menschenfreund sind? Schon wieder. Der nächste Dolchstoß. Nein, junge Dame, ich bin kein großer Menschenfreund. Aber ich habe ein Gewissen. Und außerdem hatte ich früher mal so etwas wie ein schlichtes, weiches Herz. Als ich so alt war wie Sie. Doch seitdem hat Fortuna mir übel mitgespielt, so dass ich mir jetzt schmeichle, so zäh und hart im Nehmen zu sein wie ein Gummiball. An ein, zwei rissigen Stellen noch durchlässig und mit einem sensiblen Punkt in der Mitte dieses Dings. Also, gibt es da noch Hoffnung für mich? Hoffnung? Worauf, Sir? Auf meine letztendliche Rückverwandlung von einem Stück Gummi in ein Wesen aus Fleisch und Blut? Er hat auf jeden Fall zu viel Wein getrunken, dachte ich mir. Sie gucken reichlich verdutzt rein, Miss Eyre. Und obwohl Sie keinen Deut hübscher sind als ich, gut aussehend, steht Ihnen das? Sie kommt mir sehr zu Pass, Ihrer Verdutztheit. Hält sie doch diese forschenden Augen von meiner Physiognomie fern und beschäftigt sie mit den Blumen auf dem Teppich. Also, nur weiter so. Junge Dame, heute Abend steht mir der Sinn nach Geselligkeit und Offenherzigkeit. Feuer und Kronleuchter als Gesellschaft reichen mir nicht. Pilot ebenso wenig, denn keiner von denen kann sprechen. Adele ist da schon um einen Grad besser, aber noch weit unter meiner Messlatte. Mrs. Fairfax, Dito. Sie, bilde ich mir ein, könnten meinen Anforderungen genügen, wenn Sie nur wollten. Schon gleich am ersten Abend haben Sie mich verwirrt. Seitdem sind Sie mir beinahe in Vergessenheit geraten. Heute Abend jedoch fände ich es besonders erfreulich, wenn ich Sie aus der Reserve locken könnte, um mehr von Ihnen zu erfahren. Also, reden Sie. Nicht lächeln. Reden. Reden Sie! Worüber, Sir? Worüber Sie wollen. Bloß reden, um mich zu produzieren? Da ist er an die Falsche geraten. Sie sind stumm geworden, Miss Eyre. Dickköpfig und beleidigt. Miss Eyre, ich bitte um Verzeihung. Ich möchte ein für alle Mal klarstellen, dass ich Sie nicht wie eine Untergebene zu behandeln gedenke. Das heißt, ich verlange nur so viel an Autorität, wie Sie sich aus einem Altersunterschied von 20 und aus einem Erfahrungsvorsprung von 100 Jahren von selbst ergibt. Und aufgrund dieser Autorität und sonst keiner ersuche ich Sie, die Güte zu haben, jetzt ein wenig mit mir zu plaudern und meine Gedanken zu zerstreuen, die schon ganz gallig geworden sind. Ich bin bereit, Sie zu unterhalten, Sir, wenn ich kann. Aber woher soll ich wissen, was Sie interessiert? Stellen Sie mir Fragen und ich werde mein Bestes tun, sie zu beantworten. Dann also, erstens, gestehen Sie mir das Recht zu, ein wenig herrisch, fordernd und kurz angebunden zu sein, und zwar aus den von mir genannten Gründen. Sir, halten Sie es, wie es Ihnen beliebt. Und erklären Sie sich bereit, den Verzicht auf all die vielen konventionellen Förmlichkeiten und Floskeln nicht als unverschämtes Benehmen meinerseits aufzufassen? Ich kann ganz sicher Formlosigkeit und Unverschämtheit auseinanderhalten, Sir. Das eine kommt mir entgegen. Dem anderen würde sich kein freigeborenes Menschenwesen unterwerfen, auch nicht für einen Lohn. Mumpitz, die meisten freigeborenen Wesen unterwerfen sich allem Möglichen für einen Lohn. Sprechen Sie besser nur von Sachen, bei denen Sie sich auskennen. Ja, trotzdem gebe ich Ihnen einen geistigen Händedruck für Ihre Antwort und die darin zum Ausdruck gekommene Gesinnung. Keine drei von 3000 unerfahrenen Hauslehrerinnen hätten mir so offen und ehrlich geantwortet wie Sie. Aber ich will Ihnen nicht schmeicheln. Vielleicht haben Sie unausstehliche Fehler, die die paar guten Eigenschaften wieder wettmachen. Sie vielleicht auch, dachte ich mir. Unsere Blicke kreuzten sich. Ja, ja, Sie haben ja recht. Ich habe selbst eine Menge Fehler, ich weiß es. Im Alter von 21 bin ich sozusagen mit falschem Kurs losgesegelt. Beziehungsweise wurde ich einfach abgetrieben. Denn wie alle anderen Delinquenten auch, schiebe ich gern die Hälfte der Schuld auf ein böses Geschick oder widrige Umstände. Und habe seitdem nie mehr auf den rechten Kurs zurückgefunden. Dabei hätte ich ein ganz anderer Mensch werden können. Ein genauso guter, wie Sie einer sind. Klüger. Und fast genauso untadelig. Sollten Sie je in Versuchung geraten, vom rechten Pfad abzuweichen, dann fürchten Sie sich vor den Schuldgefühlen, Miss Eyre. Schuldgefühle sind das Gift des Lebens. Reue gilt als Heilmittel, Sir. Ist sie aber nicht. Ein besserer Lebenswandel wäre ein Heilmittel. Ich hätte noch die Kraft dazu. Aber was hat das für einen Sinn für mich, daran zu denken? Der ich ein Gefangener und Verfluchter bin. Und da mir jedes Glück unwiderruflich versagt bleibt, habe ich ein Recht auf die Freuden des Lebens. Und die werde ich genießen. Dann werden Sie noch tiefer sinken, Sir. Woher wollen Sie das schon wieder wissen? Wie fürchterlich ernst Sie dreinblicken. Wie feierlich. Und dabei wissen Sie von all dem genauso wenig wie dieser Kamelkopf auf dem Kaminsims. Sie haben überhaupt kein Recht mehr, eine Predigt zu halten. Lachen Sie eigentlich nie, Miss Eyre? Bemühen Sie sich nicht um meine Antwort. Ich sehe es ja, Sie lachen selten. Aber Sie können sehr fröhlich lachen. Glauben Sie mir, Sie sind von Natur aus so wenig herb und streng, wie ich unmoralisch und verkommen. Es hat 9 geschlagen, Sir. Ich muss Adele ins Bett bringen. Gute Nacht. Erst als ich mich zum Schlafengehen in mein Zimmer zurückgezogen hatte, begann mir die Geschichte im Kopf herumzugehen. Wer ist da? Plötzlich war ich hellwach. Mir war, als berühre jemand meine Zimmertür, als hätten sich draußen in der dunklen Galerie Finger an der Wandverkleidung entlang getastet. Wer ist da? Niemand antwortete. Dann ein Gelächter, leise, unterdrückt, direkt am Schlüsselloch meiner Tür. Der Riegel. Ich schob den Riegel vor, rief noch einmal, wer ist da? Etwas gluckste und murmelte. Gleich darauf entfernten sich Schritte in Richtung Galerie, dann zur Treppe zum 3. Stock, Tür, dann Stille. Grace Poole. Ob sie vom Teufel besessen ist? Ich hielt es allein nicht mehr aus, musste zu Mrs. Fairfax, öffnete mit zitternder Hand die Tür. Eine Kerze brannte auf dem Läufer in der Galerie. Erstaunlich. Und die Luft war ganz vernebelt, wie von Rauchschwaden. Irgendetwas knarrte, eine angelehnte Tür. Und diese Tür war die zu Mr. Rochesters Zimmer. Und die Rauchwolken quollen von dort heraus. Im Nu war ich dort. Flammen züngeln ums Bett. Die Vorhänge in Brand. Inmitten von Feuer und Rauch liegt Mr. Rochester reglos ausgestreckt in tiefem Schlaf. Ich stürzte zu Waschschüssel und Krug. Zum Glück sind beide mit Wasser gefüllt. Aufwachen! Aufwachen! Wachen Sie auf! Ist das eine Überschwemmung? Verflucht! Nein, Sir, aber ein Brand. Doch stehen Sie auf, Sir! Im Namen aller Nymphen und Elfen der Christenheit ist das nicht Jane Eyre. Was haben Sie mit mir gemacht? Mich verhext? Verzaubert? Wollten Sie mich heimtückisch ersäufen? Sir! Was ist das hier? Wer war das? Ich berichtete, was ich zugetragen hatte. Seine Miene drückte mehr Betroffenheit als Erstaunen aus. Haben Sie irgendetwas gesehen, als Sie Ihre Tür öffneten? Nein, Sir. Nur den Kerzenleuchter auf dem Boden. Aber Sie hörten ein ungewöhnliches Lachen. Vermutlich haben Sie dieses Lachen schon einmal gehört. Oder etwas Ähnliches. Ja, Sir. Hier gibt es eine Frau, die Näharbeiten macht und Grace Poole heißt. Die lacht so. Ein sonderbarer Mensch. Ganz recht. Grace Poole. Sie haben es erraten. Sie ist sonderbar, ganz wie Sie sagen. Sehr sogar. Sie sind kein Plappermaul, also sprechen Sie nicht darüber. Zu diesem Chaos hier wird mir schon etwas einfallen. Und jetzt gehen Sie wieder auf Ihr Zimmer. Dann gute Nacht, Sir. Was? Sie verlassen mich schon? Und auf diese Art? Das war völlig widersinnig. Er hatte mich ja soeben fortgeschickt. Aber doch nicht so. Ohne ein Wort des Abschieds. Ohne ein Wort der Anerkennung und des Dankes von mir. Geben Sie mir wenigstens Ihre Hand. Dann nochmals gute Nacht, Sir. Mir ist kalt, Sir. Ihnen ist kalt? Ja. Und außerdem stehen Sie im Wasser. Gehen Sie nur, Jane. Gehen Sie. Aber er hielt meine Hand noch immer fest. In seinen beiden Händen. Ich glaube, ich höre Mrs. Fairfax kommen. Na schön. Dann lassen Sie mich allein. Zwar begab ich mich wieder zu Bett, doch war an Schlaf nicht zu denken. Bis zum Morgengrauen wurde ich auf einer unruhigen See hin und her geworfen, und Wogen der Freude brachen sich über Wellen der Sorge. An dem Tag, der auf die schlaflose Nacht folgte, sehnte ich mich danach, Mr. Rochester zu sehen. Und fürchtete mich gleichzeitig davor. Ich wollte seine Stimme wieder hören, doch ich fürchtete mich vor seinem Blick. Der Morgen ging vorbei, wie sonst auch. Nur kurz nach dem Frühstück vernahm ich aus der Richtung von Mr. Rochesters Kammer geräuschvolles Treiben, die Stimmen von Mrs. Fairfax und den Dienstboten. Als ich auf meinem Weg hinunter zum Mittagessen an dem Zimmer vorbei musste, sah ich durch die offene Tür, dass es wieder vollständig hergerichtet worden war. Und eine Frau, die auf einem Stuhl neben dem Bett saß und Ringe an neue Vorhänge nähte. Diese Frau war niemand anders als Grace Poole. Als dann die Dämmerung hereinbrach, horchte ich, ob unten die Glocke läutete, bildete mir ein, zuweilen Mr. Rochester Schritte zu hören. Noch ist es nicht zu spät. Oft schickte er erst um 7 oder 8 nach mir. Endlich knarrte die Treppe. Mrs. Fairfax erschien. Aber nur, um Bescheid zu geben, dass der Tee aufgetragen sei. Ein schöner Abend, obwohl wir keine Sterne haben. Alles in allem hat sich Mr. Rochester einen guten Tag für seine Reise ausgesucht. Ach, ist er fortgegangen? Davon weiß ich ja gar nichts. Oh ja, gleich nach dem Frühstück. Er wollte zu dem Gut von Mr. Ashton. Ich glaube, dort kommt eine ganze Gesellschaft zusammen. Erwarten Sie ihn heute noch zurück? Nein, nein, nein, morgen auch nicht. Wenn so vornehme Herrschaften zusammenkommen, haben sie es nicht eilig. Gentlemen sind bei solchen Anlässen oftmals ganz besonders gefragt. Die Damen sind ganz verrückt nach Mr. Rochester. Obwohl man nicht annehmen würde, dass ihn seine äußere Erscheinung in ihren Augen besonders empfiehlt. Gibt es bei den Ashtons auch Damen? Ja, da sind Mrs. Ashton und ihre beiden Töchter und dann die ehrenwerten Mrs. Blanche und Mary Ingram. Blanche habe ich vor 6 oder 7 Jahren hier in Thornfield gesehen, als sie noch ein 18-jähriges Mädchen war. Miss Ingram galt als die Königin des Abends. Sie war unbestritten die Schönste. Wie sah sie denn aus? Groß. Schöner Busen, abfallende Schultern, langer, anmutiger Hals, olivenfarbener Teint, edle Gesichtszüge, die Augen fast so wie die von Mr. Rochester, groß und schwarz, rabenschwarzes Haar. Gekleidet war sie ganz in Weiß. Und sie ist noch nicht verheiratet? Kein reicher oder adliger Herr soll an ihr Gefallen gefunden haben? Mr. Rochester zum Beispiel. Zwischen beiden besteht ein beträchtlicher Altersunterschied. Mr. Rochester ist fast 40 und sie erst 25. Aber sie essen ja gar nichts. Hat sich je eine dümmere Ziege einem süßeren Wahn derart hingegeben und dabei Gift geschluckt, als sei es der reine Nektar? Du und in seiner besonderen Gunst stehen? Du und ihm gefallen? Du und ihm irgendetwas bedeuten? Hör auf, du blinde, eitle Gans. Reiß doch mal deine verschlafenen Lider auf. Du wirst morgen den Spiegel vor dich hinstellen und dein eigenes Bildnis mit Kreide originalgetreu nachzeichnen. Und darunter schreibst du: Porträt einer Hauslehrerin. Alleinstehend, arm, unattraktiv. Dann nimmst du ein Stück glattes Elfenbein und entwirfst mit aller Sorgfalt das hübscheste Gesicht, das du dir vorstellen kannst. Und dann nennst du das Bild Blanche, eine vollendete Dame von Adel. Wann immer dir einfallen sollte, Mr. Rochester könnte sich etwas aus dir machen, vergleichst du diese beiden Bilder miteinander. Von Mr. Rochester kam keine Kunde. 10 Tage und noch immer kehrte er nicht zurück. Er war schon über 2 Wochen fort, als der Postbote Mrs. Fairfax einen Brief brachte. Manchmal denke ich ja, dass es bei uns zu ruhig zugeht. Aber jetzt sieht es so aus, als bekämen wir bald reichlich zu tun. In 3 Tagen wird der gnädige Herr vom Gut der Ashton zurückkehren. Und er bringt noch viele Gäste mit. Wie viele von den Herrschaften dann ihn begleiten werden, das weiß ich nicht. Aber die Ladies kommen mit ihren Zofen und die Gentlemen mit ihren Dienern. Das heißt doch für uns volles Haus. Und damit schlang Mrs. Fairfax ihr Frühstück hinunter und hastete davon, um sogleich mit den Vorbereitungen zu beginnen. Dann, 3 Tage später... Sie kommen! Et voilà! Sie kommen! 4 Reiter galoppierten die Auffahrt herauf. Nach ihnen kamen 2 offene Kutschen, voller wehender Schleier und wippender Federn. Mr. Rochester und eine Dame führen die Gesellschaft an. Ihr purpurfarbenes Reitkleid streift beinahe den Boden. Ihr Schleier weht lang im Wind. Eine Pracht von schwarzen Locken schimmert hindurch. Sehen Sie? Das ist Miss Ingram. Aus der Halle ertönte bald ein fröhlicher Tumult. Die tiefen Stimmen der Herren und die silberhellen Töne der Damen. Und durch das harmonische Konzert hindurch, klar und deutlich, der sonore Bass des Besitzers von Thornfield Hall, der seine Gäste willkommen heißt. Dann leichte Schritte die Treppe herauf, ein Trippeln, leises Lachen, Öffnen und Schließen von Türen, Ruhe. Échange de toilette. Adele hatte die Schulzimmertür einen Spalt breit geöffnet. Oh, wenn ich noch zu Ihnen dürfte. Schlag dir das für heute aus dem Kopf. Vielleicht morgen. Aber nur, wenn man ausdrücklich nach dir schickt. Am nächsten Tag. Bei schönem Wetter am frühen Vormittag. Ausflug in die Umgebung. Miss Ingram auch diesmal die einzige Dame zu Pferd. Mr. Rochester an ihrer Seite. Beide ein wenig abseits vom Rest. Ich wünschte, ich könnte einmal Ihr Gesicht sehen. Das werden Sie schon bald. Ich konnte bei Mr. Rochester anbringen, dass Adele so gerne den Damen vorgestellt werden möchte. Und er sagte, dann lassen Sie sie nach dem Dinner in den Salon kommen und bitten Sie Miss Eyre, sie zu begleiten. Ich muss da nicht mitkommen. Das hat er bloß aus Höflichkeit gesagt. Ich bemerkte ihm gegenüber, dass Sie wahrscheinlich nicht so gerne erscheinen würden vor all den Fremden. worauf er antwortete, es ist mein ausdrücklicher Wunsch und sollte sie sich widersetzen, werde ich ihre Aufsässigkeit dadurch beenden, dass ich sie persönlich hole. Ich werde erscheinen, wenn es denn sein muss. Aber gerne tue ich's nicht. Bange war mir, als ich die Stunde näher rücken sah. Dinnerzeit. Mein bestes Kleid, das silbergraue, war rasch übergestreift. Das Haar glatt gestrichen, mein einziger Schmuck, eine Perlenbrosche, rasch angesteckt. Wir gingen hinunter. Ne puis-je pas prendre une seule de ces fleurs magnifiques, mademoiselle, seulement pour compléter ma toilette. Du denkst zu viel an deine Toilette, Adèle. Aber du darfst eine Blume haben und sie dir an die Schärpe heften. Die ernsthafte Hingabe der kleinen Pariserin, mit der sie sich Fragen der Kleidung widmete, hatte etwas Possierliches und zugleich Peinliches an sich. Ich zog mich auf eine Fensterbank zurück und bemühte mich, in einem Buch zu lesen. Ein karmesinroter Vorhang trennte uns von der Gesellschaft im Speisezimmer. Man sprach dort so leise, dass nichts von der Unterhaltung zu hören war. Ein gedämpftes Stühlerücken, der Vorhang wurde zurückgezogen, die Damen traten ein. Ich erhob mich und machte einen Knicks. Eine oder zwei der Ladies neigten das Haupt als Erwiderung. Die anderen sahen mich bloß an. Es waren nur 8, doch wie sie so hereingeströmt kamen, erinnerten sie mich an einen großen Schwarm weißgefiederter Vögel. Die 3, die sich am meisten von den anderen abhoben, vielleicht weil sie als die größten aus der gesamten Gruppe herausragten, waren die ehrenwerte Lady Ingram und ihre Töchter Blanche und Mary. Die ehrenwerte Witwe mochte zwischen 40 und 50 sein. Ihre Figur war noch immer gut. Ihr Haar, zumindest bei Kerzenlicht, noch immer schwarz. Sie hatte ein römisches Profil und ein Doppelkinn, das nahtlos in einen Hals von der Dimension einer Säule überging. Mir kam es vor, als seien diese Gesichtszüge vor lauter Dünkel aufgebläht. Ihr kalter, harter Blick erinnerte mich an Mrs. Reed. Mary war zu dünn für ihre Größe, dafür war Blanches Figur die einer zweiten Diana. Ihr Gesicht war das faltenfreie Ebenbild der Mutter, der gleiche Dünkel darin. Allerdings lachte sie ununterbrochen ein spöttisches Lachen. Bonjour, Madame. Oh, was für ein niedliches Püppchen. Das ist Mr. Rochesters Mündel, glaube ich. Die kleine Französin. Endlich wird der Kaffee gebracht und die Herren werden hereingerufen. Alle schwarz gekleidet. Die meisten von ihnen groß, einige jung, attraktiv, schneidig. Er kommt als Letzter. Ich will an das Buch denken, das ich in meinen Händen halte. In Wirklichkeit sehe ich nur seine Gestalt. Und da ist unwillkürlich wieder der Augenblick, in dem ich ihn zuletzt sah. Was war seitdem geschehen? Wir waren einander fremd. Es wunderte mich nicht, dass er ohne einen Blick in meine Richtung zu werfen, auf der anderen Seite des Raumes Platz nahm und mit einigen der Damen eine Unterhaltung begann. Es bereitete mir Freude, ihn anzusehen. Eine stechende Freude. Wie wahr ist es doch, dass die Schönheit eines Menschen im Auge des Betrachters liegt. Ich verglich ihn mit seinen Gästen. Er ist nicht von ihrer Art. Ich glaube, er ist von meiner. Ganz bestimmt. Ich muss daran denken, dass er sich aus mir gar nicht viel machen kann. Der Kaffee wurde gereicht. Mr. Rochester! Ich dachte immer, Sie machen sich nichts aus Kindern. Tue ich auch nicht. Was hat Sie dann bewogen, sich eines solchen Püppchens anzunehmen wie diesen da? Wo haben Sie es aufgelesen? Ich habe sie nicht aufgelesen. Sie wurde mir hinterlassen. Sie hätten sie zur Schule schicken können. Das konnte ich mir nicht leisten. Dann nehme ich an, dass Sie eine Gouvernante für sie haben. Ich habe doch gerade noch so eine Person bei ihr gesehen. Dort hinten ist sie ja noch, hinter dem Vorhang der Fensterbank. Da Sie ja selbstverständlich etwas bezahlen, ist das doch wohl genauso teuer. Sogar noch teurer. Weil Sie ja zusätzlich für den Unterhalt von beiden aufkommen müssen. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Er würdigte mich keines Blickes. Ihr Männer könnt eben nicht praktisch denken. Sie sollten erst mal Mama zum Thema Gouvernanten hören. Mary und ich haben damals bestimmt ein Dutzend von ihnen gehabt. Die Hälfte war gräulich und der Rest zum Schießen und alle zusammen waren sie der reinste Albtraum. Stimmt's, Mama? Sprich mir nicht von Gouvernanten, meine Lilie. Schon das Wort macht mich nervös. Ich habe ein Martyrium durchgemacht mit deren Inkompetenz und Kapriziertheit. Ich danke dem Himmel, dass ich das hinter mir habe. Eine der anderen Damen beugte sich über die fromme Lady und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Aus der davon ausgelösten Antwort schloss ich, es hatte sich um den Hinweis gehandelt, dass eine Angehörige der mit diesem Bannfluch belegten Gattung im Raume anwesend sei. Tant pis, wohl bekomm es ihr. Sie ist mir schon aufgefallen. Ich gehe immer von der Physiognomie aus. Und in der ihren sehe ich alle Fehler ihrer Kaste. Ersparen wir es uns länger, darüber zu reden, liebe Mama. Wechseln wir das Thema. Mr. Rochester, unterstützen Sie meinen Antrag? Madam, Sie haben meine Unterstützung in diesem Punkt wie in jedem anderen. Signor Eduardo, seid ihr heute Abend bei Stimme? Donna Bianca, so ihr befehlt, werd ich's wohl sein. Miss Ingram hatte sich mit stolzer Grazie am Klavier niedergelassen, die schneeweißen Röcke in königlicher Fülle ausgebreitet und begann mit einem furiosen Präludium. Was hängen mir die jungen Männer von heute zum Halse heraus? Gestalten, die ausschließlich mit ihren hübschen Gesichtern und weißen Händen beschäftigt sind. Als ob Männer irgendwas mit Schönheit zu tun hätten. Als ob das nicht das ausschließliche Privileg der Frauen wäre. Wenn ich einmal heirate, darf mein Mann keinesfalls mein Rivale sein, sondern nur das Glanzblättchen, auf dem der Edelstein liegt. Ich verlange ungeteilte Huldigung. Mr. Rochester, fangen Sie an zu singen. Und ich werde Sie begleiten. Hören wir jetzt ein Freibeuterlied. Sie müssen wissen, dass ich für die Korsaren schwärme. Singen Sie es also conspirito! Ein Kommando von Miss Ingrams Lippen erfüllte selbst einen Napf wässriger Milch mit Spiritualität. Singen Sie! Und sie intonierte eine Begleitung conspirito. Fröhliche Tage waren das in Thornfield Hall. Überall pulsierte das Leben. Den ganzen Tag herrschte Betriebsamkeit. Solange die Gäste bleiben, erwartet Mr. Rochester Sie allabendlich im Salon, Miss Eyre. Das ist sein ausdrücklicher Wunsch, sei, lässt er mich Ihnen sagen. Und er rät davon ab, ihn zu ignorieren. Ich sehe, wie sie sich zu ihm hinneigt, bis ihre schwarzen Locken schon fast seine Wange streifen. Ich höre ihr Hin- und Hergeflüster. Ich sah stündlich mit an, wie er ihr auf eine Art den Hof machte, die mehr darauf ausschien, sich umwerben zu lassen, als selbst zu werben, die aber genau wegen dieser Unbekümmertheit faszinierte und wegen ihrer Arroganz unwiderstehlich war. Ich war nicht eifersüchtig, oder wenigstens nur sehr selten. Die Natur des Schmerzes, unter dem ich litt, kann man nicht mit diesem Wort fassen. Miss Ingrams Rang lag unterhalb der Eifersuchtsmarke. Sie war zu minderwertig, um dieses Gefühl zu erzeugen. Das klingt paradox, aber ich meine wirklich, was ich sage. Sie war sehr auffällig, aber sie war nicht echt. Sie hatte eine schöne Figur und blendende Fähigkeiten, aber einen armseligen Geist. Auch noch andere Augen als die meinen beobachteten sie genau. Ich sah es kommen, dass er sie heiraten würde, wegen ihrer Herkunft oder aus pragmatischem Kalkül. Ich spürte aber, dass sie ihr seine Liebe nicht geschenkt hatte. Sie konnte ihn eben nicht bezaubern. Warum aber nicht? Weil sie ihn nicht wirklich mag. Und warum lässt er sich bei der Wahl seiner Ehefrau von so vulgären Motiven leiten? Wäre ich, wie er, ein Mann aus vornehmem Hause, würde ich nur eine solche Frau nehmen, die ich auch lieben könnte. Aber je länger ich gesellschaftliche Positionen, Erziehung etc. beider Parteien miteinander verglich, desto weniger fühlte ich mich berechtigt, ihn oder Miss Ingram zu verurteilen oder zu kritisieren, bloß weil sie gemäß den Vorstellungen und Grundsätzen handelten, die man ihnen seit ihrer Kindheit beigebracht hatte. Eines Tages war Mr. Rochester geschäftlich nach Millcote gerufen worden und wurde erst spät abends zurückerwartet. War er nur eine Stunde nicht im Raum, schien sich eine fühlbare Fadheit über die Lebensgeister seiner Gäste zu breiten. Miss Ingram hatte sich mit einem Roman aus der Bibliothek in blasierter Lustlosigkeit aufs Sofa geworfen. Jeden Augenblick würde die Abenddämmerung anbrechen. Da war das Knirschen von Wagenrädern auf dem nassen Kies zu vernehmen. Eine Postkutsche fuhr vor. Voilà, Monsieur Rochester, qui revient! Miss Ingram schoss von ihrem Sofa hoch und trat mit ihrer üppigen Gewandung dicht ans Fenster. Unerhört! Dummes Girl! Wer hat gesagt, dass du hier falschen Alarm geben sollst? Und dabei warf sie einen zornigen Blick in meine Richtung, als wäre ich daran schuld. Der Gentleman in Reisekleidung, der aus dem Gefährt stieg, war ein großer, eleganter, gut aussehender Mann. Bald darauf trat der Neuankömmling ein. Er machte vor Lady Ingram eine Verbeugung. Es hat den Anschein, als käme ich zu ungelegener Stunde, Madam, da Mr. Rochester gerade außer Haus weilt. Doch habe ich eine sehr lange Reise hinter mir und in Anbetracht unseres so langen und vertrauten Umgangs darf ich mir wohl erlauben, mich hier bis zu seiner Rückkehr niederzulassen. Erst nach dem Dinner sah ich ihn wieder und anscheinend fühlte er sich da ausgesprochen wohl. Ich hörte, dass er Mr. Mason hieß und erst seit kurzem in England weilte und dass er aus einem heißen Land kam. Die Wörter Jamaika, Kingston und Spanish Town wiesen auf Westindien als Wohnsitz hin, wo er auch Mr. Rochester zum ersten Mal getroffen habe. Er nannte Mr. Rochester seinen alten Freund. Ein Zwischenfall unterbrach meine Grübeleien. Ich bitte vielmals um Vergebung, sehr verehrte Herrschaften. Draußen in der Gesindestube sitzt eine alte Wahrsagerin und sie besteht darauf, der vornehmen Gesellschaft die Zukunft zu weissagen. Ich kann sie einfach nicht zum Gehen bewegen. Und da die Damen doch den Wunsch geäußert hatten, dem Zigeunerlager von Hay einen Besuch abzustatten, dachte ich mir, sie könnten vielleicht geneigt sein. Wie sieht sie denn aus? Ein fürchterlich hässliches altes Weib, Miss Ingram. Und so schwarz, fast wie ein Rußtopf. Dann ist sie ja eine richtige Hexe. Ich bin ganz neugierig, mir von ihr die Zukunft weissagen zu lassen. Blanche, mein Liebling, denk doch nur ja, an... Ja, ja, ich denke an alles. Aber ich muss jetzt meinen Willen haben. Schicken Sie die alte Vettel herein, Miss Fairfax. Sie will nicht herkommen. Sie sagt, ihre Mission sei es nicht, vor dem Pöbel aufzutreten. Ja, so waren ihre Worte. Sie empfange auch nur junge und unverheiratete Damen. Ich soll sie in ein Zimmer führen und dann sollen diejenigen, die sie konsultieren möchten, einzeln zu ihr hereinkommen. Lass dir einen Rat geben, mein Engel. Bringen Sie sie einfach in die Bibliothek. Auch ich will sie ganz allein für mich haben. Ach, meine Liebste, halt ein, besinne dich doch. Doch die Tochter rauschte in majestätischem Schweigen an ihr vorbei und zur Tür hinaus. Stille folgte, in der Lady Ingram es für angebracht hielt, die Hände zu ringen. 15 Minuten wurden schon gezählt, ehe sich die Tür der Bibliothek wieder öffnete und Miss Ingram steif auf ihren Sitzplatz zuschritt. Sie sah weder beunruhigt noch belustigt aus, nahm ein Buch zur Hand und lehnte jede Unterhaltung ab. In der nächsten halben Stunde blätterte sie nicht ein einziges Mal um. Ihre Miene wurde immer verdrießlicher und mürrischer vor sichtbarer Enttäuschung. In der Zwischenzeit setzten Mary Ingram und zwei andere junge Damen der Gesellschaft durch, dass sie alle drei zusammen hineingehen konnten. Diese Visite ging nicht so geräuschlos vonstatten, und nach etwa 20 Minuten rissen sie die Tür auf und kamen durch die Halle zu uns gerannt, als säße ihnen der Leibhaftige im Genick. Sie versicherten, die Zigeunerin habe sogar ihre Gedanken gelesen und einer jeden den Namen des Menschen ins Ohr geflüstert, den sie am liebsten auf der Welt möge. Liebe Miss Eyre, die Zigeunerin sagt, es gebe dann noch eine weitere unverheiratete junge Dame im Saal. Und sie will nicht eher fortgehen, bis nicht alle bei ihr gewesen sind. Das müssen Sie sein. Sonst kommt doch niemand mehr in Frage. Was soll ich ihr sagen? Oh, ich komme auf jeden Fall. Ich fürchte mich kein bisschen. Aber ein wenig aufgeregt war ich schon. Die Sibylle saß ganz gemütlich in einem Lehnstuhl in der Kaminecke. Ich stellte mich auf den Vorleger und wärmte mir die Hände. Ich war nun absolut ruhig und gelassen. Sie machte ihr Buch zu und sah langsam auf. Ihre Hutkrempe überschattete zwar teilweise das Gesicht, doch konnte ich, als sie es hob, erkennen, dass es eigenartig war. Alles daran war braun oder schwarz. Verfilzte Haarsträhnen quollen unter einer weißen Binde hervor, die sie sich wie ein Kopftuch noch unter den Hut getan hatte und die bis unters Kinn herabfiel, sodass Wangen und Unterkiefer halb bedeckt waren. Tut, was euch gefällt, Mütterchen, aber ich sollte euch vielleicht vorwarnen, dass ich an die Wahrsagerei nicht glaube. Warum zittert ihr nicht? Weil mir nicht kalt ist. Warum werdet ihr nicht blass? Weil ich nicht leidend bin. Warum wollt ihr nicht von meiner Kunst profitieren? Weil ich nicht dumm bin. Das alte Weib lachte wiehernd und zündete sich eine kurze schwarze Pfeife an. Euch ist kalt, ihr seid leidend und ihr seid dumm. Das beweist mir. Wie geht es euch, wenn eine Lady von bezaubernder Schönheit und ausgestattet mit den Vorzügen ihres Standes einen Herrn anhimmelt, den ihr... Den ich? Den ihr vielleicht schätzt? Ich kenne diese Herren hier nicht. Gilt diese Aussage auch für den Herrn des Hauses? Er ist nicht zu Hause. Mir ist auch nicht klar, was Mr. Rochester mit dem Thema zu tun haben soll. Ich habe von Damen gesprochen, die Herren anhimmeln. Und in jüngster Zeit ist Mr. Rochester in einem Maße angehimmelt worden, dass ihm schon die Augen überlaufen wie zwei randvolle Becher. Und das habt ihr nicht bemerkt. Mr. Rochester hat das Recht, die Gesellschaft seiner Gäste zu genießen. Ja, stundenlang hat Mr. Rochester da gesessen. Und wie dankbar hat er dreingesehen wegen des ihm dargebotenen Zeitvertreibs. Ihr habt es bemerkt. Oh, von wegen. Ich kann mich nicht erinnern, Dankbarkeit in seiner Miene entdeckt zu haben. Also habt ihr sie genau studiert. Und was habt ihr entdeckt? Ihr habt Liebe gesehen und ihn verheiratet gesehen? Das geht euch nichts an. Ich bin zu euch gekommen, weil ich etwas wissen wollte, nicht um zu beichten. Steht es denn fest, dass Mr. Rochester heiratet? Ja, und zwar die schöne Miss Ingram. Schon bald? Ich weiß, dass der Rochester-Besitz für sie von höchster Attraktivität ist. Obwohl ich ihr, Gott vergib mir, diesbezüglich vor einer Stunde etwas gesagt habe, das ihr die Mundwinkel gleich ein paar Zentimeter nach unten rutschen ließ. Ich würde ihrem dunkelhäutigen Galan raten, auf der Hut zu sein, sobald nämlich ein anderer daherkommt, mit einem Grundbuchauszug, der länger und schuldenfreier ist, wird er abserviert. Mütterchen, ich bin nicht hergekommen, um Mr. Rochesters Zukunft zu erfahren. Ich bin gekommen, um meine eigene zu hören. Und davon habt ihr mir noch nichts erzählt. Eure Zukunft ist noch unklar. Als ich euer Gesicht prüfte, widersprach der eine Zug dem anderen. Die Vorsehung hat euch ein gewisses Maß an Glück zugedacht. So viel ist sicher. Kniet euch auf den Vorleger vor den Kamin. Macht es nicht zu lang. Das Feuer versenkt mich sonst. Die Flamme flackert im Auge. Auge und Blick sind vielversprechend. Was den Mund angeht, es ist ein Mund, der viel reden und oft lächeln und seinem Zuhörer menschliche Zuneigung entgegenbringen sollte. Einzig in der Stirn erkenne ich einen Widersacher gegen ein im letzten glückliches Geschick. Die Stirn verkündet, ich kann allein leben, sollten Selbstachtung und die Umstände es von mir verlangen. Der Verstand sitzt fest im Sattel und wird es den Gefühlen nicht gestatten, auszubrechen und ihn mitzureißen. Stirn, deine Aussage sei hiermit zur Kenntnis genommen. Ich selbst habe meine Pläne geschmiedet und habe dabei die Forderungen des Verstandes berücksichtigt. Preisgabe, Leid will ich nicht, sondern Zuneigung und Freude. Oh, jetzt reicht es aber. Ich habe meine Rolle gespielt. Stehen Sie auf, Miss Eyre. Verlassen Sie mich. Das Stück ist zu Ende. Wachte oder schlief ich? Hatte ich geträumt? Na, Jane, erkennen Sie mich? Ich muss schon sagen, Sir, eine ausgefallene Idee. Aber doch gut umgesetzt, was? Finden Sie nicht? Ich glaube, Sie haben Unsinn dahergeredet, damit ich Unsinn rede. Und das ist nicht sehr anständig, Sir. Werden Sie mir vergeben, Jane. Das kann ich erst sagen, wenn ich nachgedacht habe. Und dabei feststelle, dass ich mich nicht allzu lächerlich gemacht habe. Oh, Sie haben sich sehr korrekt verhalten. Sehr vorsichtig. Sehr klug. Das tröstete mich. Ich war vom Beginn des Gespräches an auf der Hut gewesen. Ich hatte etwas geargwöhnt. Ich wusste, dass Zigeunerinnen sich so nicht ausdrücken. Aber in Verdacht hatte ich Grace Poole gehabt. Ich beglückwünsche mich selbst, Sir. Ich darf mich doch jetzt wohl zurückziehen? Nein. Bleiben Sie noch einen Moment und sagen Sie mir, was die Leute drüben im Salon gerade treiben. Aber wissen Sie überhaupt, dass wir Besuch von einem Fremden bekommen haben? Nein, ich habe niemanden erwartet. Hat er seinen Namen genannt? Er heißt Mason, Sir. Und er kommt aus Westindien, glaube ich. Mason? Westindien, sagst du? Oh nein. Ist Ihnen nicht gut, Sir? Jane, das ist ein ziemlicher Schlag für mich. Ein ziemlicher Schlag, Jane. Er setzte sich und hieß mich, neben sich Platz zu nehmen. Er hielt meine Hand mit seinen beiden Händen. Meine kleine Freundin, ich wünschte, ich wäre ganz allein mit Ihnen auf einer abgelegenen Insel. Und alle Sorgen und schlimmen Erinnerungen wären von mir genommen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Sir? Sagen Sie mir, was ich tun soll. Wenn jetzt alle diese Leute da von drüben hereinkämen und mich anspuckten, was würden Sie dann tun, Jane? Sie alle aus dem Zimmer werfen, wenn ich könnte. Und wenn Sie mich nur kalt und schadenfroh ansehen und dann einer nach dem anderen hinausgingen, würden Sie mit Ihnen gehen? Mir würde es mehr Vergnügen bereiten, bei Ihnen zu bleiben. Um mich zu trösten? Ja, Sir. Um Sie zu trösten, so gut ich das könnte. Jane, gehen Sie jetzt wieder hinüber. Treten Sie unauffällig an Mason heran. Flüstern Sie ihm ins Ohr, dass ich ihn zu sehen wünsche. Führen Sie ihn herein und gehen Sie dann wieder. Ja, Sir. Ich handelte nach seinem Geheiß. Die ganze Abendgesellschaft blickte auf mich, als ich mitten durch sie hindurchschritt zu Mr. Mason. Großer Gott, was für ein Schrei! Die Nacht wurde zerrissen von einem tierischen, gellenden Laut, der von einem zum anderen Ende von Thornfield Hall widerhallte. Mein Herz stand still. Der Schreier starb und ertönte kein weiteres Mal. Er war aus dem dritten Stock gekommen, genau über mir. Und in dem Raum über mir hörte ich jetzt Geräusche eines Kampfes. Und eine halb erstickte Stimme rief: Hilfe, kommt denn keiner? Rochester, um Gottes Willen, komm! Eine Zimmertür öffnete sich, jemand rannte die Galerie entlang. Noch einmal gab es ein Aufstampfen auf dem Boden über mir, danach ein dumpfer Aufprall. Anschließend herrschte Ruhe. Alle Schläfer waren wach geworden. Rufe und verschrecktes Gemurmel drangen aus jedem Raum. Man steckte die Köpfe heraus, fragte nach Mr. Rochester. Hier bin ich. Beruhigen Sie sich alle. Ich komme ja schon. Was ist denn da oben Schreckliches vorgefallen? So sprechen Sie doch. Sagen Sie uns das Schlimmste zuerst. Es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Jemand vom Personal hat einen Albtraum, das ist alles. Sie ist eine leicht erregbare, nervöse Person. Darf ich Sie jetzt bitten, zurück in Ihre Zimmer zu gehen? Denn ehe im Haus nicht wieder Ruhe eingekehrt ist, kann man sich auch nicht um Sie kümmern. Der Traum einer Dienstmagd. Ich begann, mich sorgfältig anzukleiden, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Aber es kehrte wieder Stille ein. Nach ungefähr einer Stunde lag Thornfield Hall erneut lautlos da. Als ich mich gerade bückte, um meine Schuhe auszuziehen, klopfte jemand vorsichtig an meine Tür. Sind Sie wach? Ja, Sir. Und angekleidet? Ja. Kommen Sie raus, aber leise. Ich brauche Sie. Haben Sie einen Schwamm in Ihrem Zimmer? Ja? Und irgendein Salz, ein Riechsalz? Ja. Holen Sie beides und kommen Sie mit. Er schlüpfte die Treppe in den unseligen dritten Stock hinauf. Ihnen wird doch nicht schlecht, wenn Sie Blut sehen. Ich glaube nicht. Er öffnete eine kleine schwarze Tür. Ein Lehnstuhl. Ein Mann sitzt darin, vollständig bekleidet. Nur die Jacke fehlt. Er rührt sich nicht, hat den Kopf nach hinten gelegt, die Augen geschlossen. Es ist Mr. Mason. Sein Hemd und ein Ärmel sind blutdurchtränkt. Mr. Rochester öffnet das Hemd und wäscht mit dem Schwamm das Blut ab. Ist es lebensgefährlich? Ach was, bloß ein Kratzer. Stell dich nicht so an, Mann. Ich werde dir jetzt persönlich einen Arzt holen. Bis zum Morgen bist du dann transportfähig, hoffe ich. Jane? Ja, Sir? Ich muss Sie jetzt mit diesem Herrn allein lassen. Eine, vielleicht auch 2 Stunden lang. Wenn wieder Blut austritt, waschen Sie es mit dem Schwamm ab. Sollte er ohnmächtig zu werden drohen, geben Sie ihm ein Glas Wasser und halten Sie mir Riechsalz unter die Nase. Sie werden unter gar keinen Umständen mit ihm sprechen. Und Richard, es kann dich das Leben kosten, wenn du etwas sagst. Keine Unterhaltung. Und er verließ den Raum. Da saß ich nun also, im 3. Stock. Eingesperrt in einer seiner geheimnisvollen Zellen. Rings um mich finstere Nacht. Und unter meinen Händen ein bleiches und blutiges Häuflein Elend. Mit all dem wurde ich fertig. Aber der Gedanke, Grace Poole könnte plötzlich aus ihrer Kammer ausbrechen und über mich herfallen. Warum hat die Furie den Mann hier angegriffen? Was hat ihn veranlasst, diesen Teil des Hauses aufzusuchen? Warum unterwirft er sich so widerspruchslos der Geheimhaltung, die Mr. Rochester angeordnet hat? Und warum hat Mr. Rochester sie angeordnet? Wann kommt er denn nur zurück? Wann kommt er denn nur? Manch eine Woche war mir schon kürzer vorgekommen als diese 2 Stunden. Endlich brach der Tag an. Mr. Rochester trat ein und mit ihm der Arzt. So, Carter, ich gebe Ihnen 5 Minuten, um die Wunde zu behandeln, den Verband anzulegen, den Patienten nach unten zu schaffen und alles andere. Na, mein lieber Richard, wie geht's? Sie hat mich gebissen. Hat mich wie eine Tigerin angefallen. Du hättest nicht zurückweichen dürfen. Du hättest sie sofort festhalten müssen. Ich war darauf nicht gefasst. Sie sah zuerst so friedlich aus. Es war reine Idiotie, mit ihr reden zu wollen. Noch dazu allein. Ich dachte eben, ich könnte ihr irgendwie helfen. Du dachtest eben. Carter, los. Los, beeilen Sie sich. Es war fürchterlich. Ich wünschte, ich könnte es vergessen. Das wirst du, sobald du außer Landes bist. Wir werden dich jetzt unauffällig aus dem Haus bringen, Richard. Das ist besser für dich und auch für das arme Geschöpf dort nebenan. Ich habe mich lange bemüht, jedes Aufsehen zu vermeiden und möchte nicht, dass es jetzt doch noch dazu kommt. Kannst du stehen? Carter, Sie fassen ihn unter der anderen Schulter. Jane, Sie gehen jetzt auf 10 Spitzen vor und räuspern sich, falls Sie jemanden sehen. Im Hof war alles ruhig. Nur die Postkutsche wartete vor dem Tor. Auf Wiedersehen, Richard. Sorge dafür, dass man sich um Sie kümmert. Dass man sie... Er brach in Tränen aus. Ich tue mein Bestes und habe es schon immer getan. Das Gefährt rollte davon und ich kehrte schnell ins Haus zurück. Am Nachmittag des folgenden Tages wurde ich nach unten gerufen, weil mich jemand zu sprechen wünschte. Es war Levin, Kutscher bei Mrs. Reed. Er erzählte, dass Mr. John vor einer Woche in seiner Londoner Wohnung gestorben sei und die Art seines Todes schockierend gewesen sei. Er habe in den Jahren zuvor seine Gesundheit in übelster Gesellschaft ruiniert und seinen Besitz verprasst, Schulden gemacht und sei von seiner Mutter 2-mal aus dem Gefängnis geholt worden. Vor 3 Wochen war er nach Gateshead Hall gekommen, um voll und ganz ausbezahlt zu werden. Die gnädige Frau habe sich aber geweigert. Als nächstes hörte man dann, er sei tot. Es heiße, er habe sich umgebracht. Daraufhin habe die gnädige Frau einen Schlaganfall erlitten und konnte nicht mehr sprechen. Nach 3 Tagen schien sie etwas sagen zu wollen. Erst gestern früh glaubte man, ihre Worte zu verstehen. Bringt Jane, holt Jane Eyre, ich will sie sprechen. Auf Wunsch der beiden Mrs. Reed sei er gleich losgefahren und würde mich gern morgen früh wieder mit zurücknehmen. Ja, ich glaube, ich sollte wirklich mitkommen. Ich werde jetzt gleich um Urlaub bitten. Ich hastete zum Billardzimmer. Mr. Rochester und Miss Ingram waren in das Spiel vertieft. Es bedurfte einigen Mutes, die Partie zu stören. Will diese Person etwas von Ihnen? Mr. Rochester drehte sich um, schnitt eine kuriose Grimasse, eine seiner befremdenden und doppelsinnigen Darbietungen, warf seinen Kö hin und folgte mir aus dem Raum. Er bewilligte mir 1 Woche Urlaub. Gateshead Hall. Das Herrenhaus. Fast 9 Jahre ist es her, dass ich den Weg hinuntergegangen bin, den ich nun hinaufschreite. Dasselbe feindselige Dach, das ich an einem finsteren, nasskalten Morgen im Januar hinter mir gelassen hatte, ragt nun erneut vor mir auf. Noch immer ist meine Zukunft ungewiss. Noch immer gibt es diesen Schmerz, Aber das Vertrauen in mich ist nun größer, die Angst vor Unterdrückung geringer. Unmut und Groll sind erloschen. Das Frühstückszimmer. Jedes einzelne Möbelstück sieht genauso aus wie an jenem Morgen, als ich zum ersten Mal Mr. Brocklehurst vorgestellt wurde. Die unbeseelten Objekte hatten sich nicht verändert. Aber das lebende Inventar war nicht wiederzuerkennen. Vor mir erblickte ich zwei junge Damen, die eine sehr groß gewachsen und auch sehr schlank, mit blässlicher Gesichtsfarbe und ernster Miene. In ihrem Blick lag etwas Asketisches. Das musste wohl Eliza sein. Die andere war dann vermutlich Georgiana, doch nicht die aus meiner Erinnerung, jenes schlanke und feenhafte Mädchen. Diese hier war eine voll erblühte, sehr pummelige Mademoiselle, weiß wie Wachs, mit hübschen, regelmäßigen Gesichtszügen, schmachtenden blauen Augen und hellblonden Locken. Auch ihr Kleid war schwarz, doch so puritanisch wie das der Schwester wirkte, so elegant und modisch war das ihre. Beide Damen erhoben sich und beide sprachen mich mit Miss Eyre an, ohne Lächeln. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Mrs. Reed ausrichten könnten, dass ich da bin. Ich weiß, dass Sie den ausdrücklichen Wunsch äußerte, mich zu sehen, und ich möchte Ihrem Wunsch so schnell wie möglich nachkommen. Georgiana warf wegen meiner direkten Ansprache den Kopf zurück und riss wütend die blauen Augen weit auf, als nähme ich mir ungeahnte Freiheiten heraus. »Mama hat es nicht gern, wenn man sie abends noch stört«, bemerkte Eliza. Daraufhin stand ich einfach auf und legte ungebeten und in aller Ruhe Haube und Handschuhe ab. Ich bedurfte keiner Führerin zu dem wohlvertrauten Raum, wohin ich als Kind oft genug zitiert worden war, um getadelt oder gezüchtigt zu werden. Ich ging zum Bett hin, öffnete die Vorhänge und beugte mich über die hoch aufgestapelten Kissen. Da war das wohlbekannte Gesicht, streng und unnachsichtig wie eh und je. Wer ist da? Ich bin's, Tante Reed. Wer sagt hier Tante zu mir? Wer bist du? Ich bin Jane Eyre. Jane Eyre. Hörspiel in vier Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Bronte. Übersetzung aus dem Englischen, Gottfried Röckelein. Die Rollen und ihre Darsteller: Jane Eyre, Sascha X. Edward Rochester, Christian Redl. Mrs. Fairfax, Vita Pohl. Blanche Ingram, Katharina Burova. Lady Ingram, Uta Halland. Adele, Lea Sanft. Mrs. Reed, Angelika Thomas. Richard Mason, Jens Wawracek. Komposition: Annie Whitehead, Posaune, und Ramesh Shottam, Perkussion. Technische Realisation: Klaus Schumann und Magitta Düver. Regieassistenz: Wolfgang Sesko. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit Deutschlandradio Kultur, dem Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen aus dem Jahr 2005.